Hören Sie den Dialog. Zwei Kollegen sprechen über den Urlaub. Achten Sie beim Hören auf die Zeitangaben. Hallo Jonas. Ich dachte, du kommst erst am Mittwoch wieder. Seit wann bist du denn aus dem Urlaub zurück? Seit gestern Abend. Gestern waren wir noch den ganzen Tag auf der Autobahn. Wann seid ihr denn losgefahren? Wie lange fährt man denn vom Bodensee bis Lübeck? Naja, wir haben 10,5 Stunden gebraucht. Losgefahren sind wir um 8 Uhr morgens. Mittags haben wir eine Pause gemacht von 12:30 bis 13:30 und um 18.30 Uhr sind wir in Lübeck angekommen. Und, wie war's? Was habt ihr denn immer so gemacht? Also morgens, nach dem Frühstück, sind wir zum Strand gegangen. Gegen Mittag sind wir wieder zurück zum Campingplatz und haben was Kleines gegessen. Nach dem Mittagessen haben wir gelesen oder etwas gespielt. Am Nachmittag, während der heißen Zeit, war ich am liebsten im Schatten. Wir hatten zum Teil über 35 Grad. Oh, das ist heiß. Abends gegen 5:30 haben wir vor dem Abendessen meistens eine kleine Radtour gemacht. Das klingt nach einem richtig schönen Urlaub. Stimmt. Wie lange warst du eigentlich weg? Vom 15. bis zum 30. Juli, gut 2 Wochen. Wann hast du eigentlich Urlaub? Erst im Herbst. Vielleicht fahre ich Ende September oder Anfang Oktober weg. Ich will wandern und das ist mir im Sommer zu heiß. Das ist klar. Also dann, lass uns mal besprechen, was wir in der nächsten Woche alles zu tun haben.